Leidtragen. Hörspiel von Alwyn McRae. Aus dem neuseeländischen Englisch von Robert Schnorr. Regie Heinz-Dieter Köhler. Arbeit ist die beste Medizin. Sie haben ja noch die Kinder. Sie müssen an die Kinder denken. Die Hausarbeit. Der Alltag. Die Kinder. Der Garten. Die Kinder. Die Zeit. Die heilt. Die heilt alles. Tapfer sein. Tapfer sein soll ich. Tee ist gut. Wir sind ja da. Tee ist immer gut. Wir lassen Sie nicht... Tapfer sein, sagen Sie. Auch im Leid. An die Gegenwart denken. Das Nächstliegende tun. Das hilft über vieles hinweg. Das Leben geht weiter. Was wissen die, wie leer alles geworden ist? Nichts wissen sie. Nichts, nichts. Sie haben ihr Leben. Und sie meinen, sie wissen alles. Damit will ich nichts gemein haben. Nicht drauf eingehen. Diese Hohlheit. In dieser Leere. Es war Freitag. Es war schon spät. Daddy kommt heute zu spät. Tut er nicht. Tut er doch, schon 6:10. Ja, fangt schon an mit dem Essen. Was, ohne ihn? Er wird bald da sein. Bestimmt. Wie immer seit 14 Jahren, wenn ich mich ängstige. Weil es spät wird. Jedes Mal nimmt er mir meine Ängste. Ist das mein Teller? Nein, das ist für Daddy. Puffbohnen isst er so gern. Willst du meine? Denkst du? Setzt euch anständig hin jetzt und fangt an. Ihr habt noch Schularbeiten zu machen. Beide. 40 Minuten überfällig. Ruhe bewahren. Computer fragen. Was druckt der aus? 10, die letzten Unterschriften, was unbedingt heute noch raus muss. 5, noch was dazwischen gekommen. 15, die Fahrt, Wagen gestreikt. Hat er doch nie getan. Dann hätte er doch angerufen, hat er aber nicht. Was tut man da? Ich fummle an den Schaltern am Herd, rühre auf kleine Hitze, sehe nach den Schularbeiten, gebe dem Hund sein Futter und suche nach einem vernünftigen Grund für dieses panische Geflatter im Gehirn, das keinen klaren Gedanken zulässt. Kein Lächeln, keine Logik. Keine Gelassenheit. Verdammter Wucherkrebs. Seit 14 Jahren zerfrisst du meine Abwehrkräfte. Wenn ich allein gelassen bin, bin ich verloren. Ein Feigling stirbt so viele Male vor dem Tod, ich weiß. Das ist nur meine Angst. Die quält und quält, dass heute unten nicht sein Wagen hält. Er aufschließt, sein vertrauter Schritt tritt auf. Dass heute mir kein Stein vom Herzen fällt. Als es klingelt, weiß ich instinktiv, es ist passiert. Es ist soweit. Gewissheit. Fast erleichtert schließe ich auf und ungläubig, schockiert sehe ich da vor mir den Zeitungsjungen. Guten Abend. Er grinst. Im Lampenlicht wie Ein Totenkopf. Wollte das Zeitungsgeld kassieren. Ja. Bisschen spät geworden, entschuldigen Sie. Macht nichts. Was kriegst du? 27. Johnny, bring mal mein Portemonnaie. Ja, Mama. Wird gleich da sein. Ganz hübsch kalt draußen. Ja. Und man hört gar kein Auto. Ja, auf der Hauptstraße stockt der ganze Verkehr, Polizei. Ach. Da sind zwei zusammengekracht. Ja, Mama. Einer bei Rot hier über die Kreuzung. Hier ist dein Portemonnaie. Danke. Jetzt stehen sie in beide Richtungen, kilometerweit. Ja, danke dir. Danke. Heute Abend kommen alle zu spät. Ihre Quittung. Vielen Dank. Schönen Abend noch. Dir auch, ja. Wie kann man sich so freuen über einen Stau, verursacht von zwei Autos, von denen keins das unsere ist? Er hat noch nie einen Unfall gehabt, wird bestimmt nie einen haben. Entsetzt sollte ich sein, dass da vielleicht Schädel zertrümmern, Blut geflossen ist. Und einen Augenblick überläuft's mich kalt, dass da vielleicht ein anderer Mensch zermalmt sein Leben aushaucht. Und dabei bin ich froh, dass nicht er es ist. Jetzt fällt mir's ein, dass er schon öfter spät dran war, immer aus gutem Grund. Es ist schon eine Art Verrat an Krankenhäuser, Polizei, auch nur zu denken. Noch nie habe ich tatsächlich telefoniert, auch wenn ich ihn, weiß Gott, schon 10-mal tot und begraben sah, ehe das verdammte Auto endlich kam. Ich hatte mir schon die Todesanzeige überlegt. Ja, auch die Inschrift auf dem Grabstein. So macht man sich unnütze Sorgen. Lange vor... bevor es soweit ist. Macht nicht solchen Krach. Als die Jungen im Bett waren, nahm ich mir den Pullover vor, den ich Jack im Winter versprochen hatte. Der zweite Ärmel war noch nicht fertig. Eins rechts, eine links, eine aufnehmen, Masche. Bekommt er ihn zum Geburtstag. Eins rechts, eins links, aufnehmen. Happy Birthday to Masche, Strick und Beglück, Strick und Beglück. Ja, der wird schick. Rechts, links, aufnehmen. Masche, schick, Strick, schick, Strick. Na endlich. Dem werde ich was erzählen. Seit 6:10 stehe ich hier Höllenängste aus. Still du, ist doch dein Herrchen. Geliebter. Oh. Mrs. Jones? Ja? Mein Gott, was willst du? Dies Flattern habe ich doch gerade verscheucht. Darf ich hereinkommen? Ja, bitte. Danke. Mit diesen nassen Stiefeln. Ah, er tritt sie sich ab. Und die Mütze hat er unter den Arm geklemmt. Daran werde ich noch lange denken. Ich im Eiskeller meiner Angst. Später werden wir darüber lachen, Jack und ich. Wie unvernünftig mir das Herz gleich in die Hosen fiel. Bitte, ich geh mal vor. Danke. Das prägt sich ein jetzt. Die Zeit steht still. Wie es der Zwang der Logik will. Und diese falsche Feiglingsangst für immer, immer, immer weggewischt. Hier. Bitte, setzen Sie sich doch. Danke. Wie gut ich mich benehme. Kann ich Ihnen behilflich sein? Nicht, was wollen Sie von mir? Mrs. Jones, haben Sie eine Freundin oder Nachbarin, die zu erreichen ist? Ja, vielleicht Ethel Summers wohnt hier nebenan. Oh Gott, das ist doch nur ein Traum, nicht wahr? Gleich kommt Jack angebraust. Hallo, da bin ich wieder. Darf ich da eben für Sie anrufen, dass Sie herüberkommen? Nein, nein, nein. Bitte, nehmen Sie Platz. Er sieht so jung aus. Und in seinem Blick etwas, das er loswerden muss. Und ich will's nicht haben. Kalt liegt es zwischen uns. Ein Phönix. Noch in der Asche. Schwingen angelegt. Ich frage ihn direkt. Von unserem Atem wird er sich wärmen. Aufglüht die Asche rot und dann weiß ich es. Jack ist tot. Die Nachbarin brauchen wir nicht. Sagen Sie nur, was Sie zu sagen haben. Jemand hat mir erzählt. Ja, ein Bekannter von Jack. In solchen Sachen gibt Ihnen keiner Hilfestellung. Das müssen die einfach bringen. So drückte er sich aus. Also, nun sag schon. Sag mir, Jack ist tot. Dies hier gehört Ihrem Mann? Schlüsselbund. Ja. Und dies? Seine Brieftasche. Ja, die Nähte abgewetzt. Ich hatte ihm eine neue besorgt, als Überraschung für ihn letzte Woche. Und noch versteckt. Wenn ich ganz ruhig bleibe, fasse ich diesen Augenblick, umstelle ich ihn mit Stille und Geregeltheit, bekomme Zucht in dieses drohende Chaos. Ein schwerer Unfall. Hauche ich Ordnung ein, diesem Scherbenhaufen. Unfall. Aschenbecher, Strickzeug, Kissen, Standuhr. Ein Zusammenstoß. Ja, Standuhr. Weiter so. Tischplatte. Auf der Blank. Kreuzung. Fingerabdrücke. Zeitung. Nicht Kreuzworträtsel. Kugelschreiber. 10 waagrecht. War Antigen. Kissen. Strickzeug. Lockerhocker. Modellbauflugzeug. Klebstoff. Ein Schuh. Sagen des Mittelalters. Drachen. Burgverliese. Vertrautes Chaos. Räuberhöhle. Wohnlich. Trügerisch. Seinen Tod feststellen. Wie kommen Sie dazu, hier einzudringen? Tod festgestellt? Fahren Sie heim, junger Mann. Name? John Amberley Jones. Steigen Sie ein in Ihr Dienstfahrzeug. Hier dieses Schlüsselbund zum Zeichen. Und feiern Sie, dass dieser Schlüsselbund Ihnen fremd ist. Diese Brieftasche zum Geleit. Dass diese Brieftasche Ihnen nichts sagt. In einem neuen Familienstand. Ihnen erzählen Sie nichts von vertrauten, fernen Familiengeschichten. Und Drachen der Vorzeit. Denn dein ist das Verlies. Die Drachen und Verliese in Ewigkeit arm. Ich stieg auf das Fließband, das sie mir vorsetzten, und ließ diese Nachbarin kommen. Nicht selbst, das machte er. Ich ließ ihn machen. Aber ich bekam sie. Ethel. Wie man einen Ausschlag bekommt. Ansteckend, aber nicht gerade bösartig. Das Gesicht in Trauerfalten gelegt. Jeder Handgriff beherrscht und sorgfältig. Wecken Sie die Junge nicht, bat sie. Das hat Zeit. Oh ja, Zeit genug. Lassen Sie sie schlafen, während ich unterwegs bin, Ihren Vater zu identifizieren. Was wollt ihr von mir? Bitte. Was soll ich machen? Sagen Sie. Nicken? Irgendein Zeichen geben? Sagen Oder muss ich ausdrücklich erklären? Sagen Sie. Auf irgendein Buch schwören, dass das geliebte Gesicht da von mir ist? Sagen Sie. Muss ich das sagen? Gehört er bis dahin noch mir? Sagen Sie. Bin ich all meine Rechte und Vorrechte, meinen Stand, meine Stellung mit einem Kopfnicken los? Sagen Sie. Bin ich dann enteignet? Sagen Sie. Ja. Das hat Ähnlichkeit mit Jack. Ziehen Sie das Laken drüber, ich friere. Es ist sehr spät und mich überfällt eine seltsame Todmüdigkeit. Fremde in meinem Verlies. Ja, Das ist Jack. Kann ich jetzt gehen? Nein, es war nicht meine Absicht. Und ich bin sehr müde. Jane? Dieser Drache. Ich bin's, Evelyn. Lässt mich nicht zur Ruhe kommen, schleift mich mit aller Gewalt, schleift mich an den Haaren Stufe um Stufe tiefer in mein Verlies. Hallo, Jane. Ihr Hausarzt ist da, meine Liebe. Sie übernimmt das Regiment. Es tut mir so leid. Sie ist sehr tüchtig, sicher. Ein feiner Mensch. Das wird die ganze Nachbarschaft sagen. Ein feiner Mensch. Wenn Sie so weit sind, dass Sie nicht mehr scheu an dem Haus, an meinem Hund, meinen Jungen vorbeisehen. Als hätten Sie Aids. Ich gebe Ihnen hier etwas. Oder irgendeine Art Krebs. Essel, sorgen Sie bitte dafür. Das war sie tüchtig, eine großartige Nachbarin, Freund in der Not, hat alles übernommen, den Hund gefüttert, das Frühstück für die Kinder, den Arzt gerufen. Schlafen Sie jetzt. Schlafen Sie. Kommen Sie hier, ein Schluck Wasser. Erst die Tabletten. So. Jetzt schön zudecken. Augen zu. Ich bin nebenan, hinter der Tür. Ich bleibe bei Ihnen. Sie macht die Tür zu. Sie weiß nicht, dass ich nicht schlafen kann, wenn die Tür zu ist. Offen. Offen auf das Haus. Die Jungen, den Mond. Süß duftende Geräusche der Stille. Den Fluss. Den Strom über und um und durch alles. Die Lebenskraft. Nützlicher Systemgegner. Antikörper. Antigen. Sie räumt in meiner Küche auf. Das war Jacks Abendessen. Der Teller auf der Kasserolle. Wasser verkocht. Den Eimer unterm Ausguss habe ich nicht leer gemacht. Das kommt doch auf den Kompost, das weiß sie nicht. Jacks Kompost. Kohlblätter in die Komposition. Kartoffelschalen für die Karotten. Bananenschalen für Brokkoli. Und sehr gut für die Rosen. Meint Mosen, seine Hosen duften wie Rosen, so irrt sich Mosen. Sie wird's in den Mülleimer schütten. Was weiß sie schon? Von Mosen. Was weiß sie? Von Drachen, weiß sie? Überhaupt nichts von Verliesen. Weiß sie nicht. Überhaupt nichts. Sie schläft noch. Jack! Jack. Die Köpfe, die Füße. Die Hände, die Lippen. Ich hatte einen Traum. Sprechköpfe durcheinander. Ich wurde wach. Köpfe, Zähne, Augen. Ich wollte ihn dir erzählen, meinen Traum. Streckte die Hand aus, um ihn dir zu erzählen. Sprechen, erzählen, sprechen. Erzählen, erzählen. Aber es war kein Traum. Hier lieg ich. Am Morgen des ersten Tages vom Rest meines Lebens. Ich frage mich, wann er mich abholen kommt. Da liegt er. Am Fußende des Bettes. Und wartet darauf, mich abzuholen. Die Natur hilft sich selbst. Das ist es wohl, was Sie damit meinen. Ich fühle gar nichts. Ich bin wie betäubt. Dass du nicht da bist, nicht kommst, das ist mir schon klar. Dein Abendessen ist auch weggeschüttet, deine Puffbohnen, alles. Aber dass da es so weitergehen soll ohne dich. Mit jeder Stunde, jedem Tag einen Schritt weiter weg von dir. Unaufhaltsam. Schritt für Schritt tiefer, weiter weg von dir. Morgen und morgen und dann wieder morgen. Wo ich mich regen muss. Und leben. Weit weg von dir. Jetzt sind sie wach. Ich hatte es im Gefühl. Hier bringe ich ihnen eine schöne Tasse Tee. Eine Tasse Tee. Danke, Edel. Danke Ihnen. Ich habe es den Jungen beigebracht. Sie kamen an und fragten, wieso Ethel in der Küche sei. Und Kakao wäre keiner da, ob ich krank wäre. Und wo ist Daddy? Oh, wieso? Was? Wie? Einen Augenblick schoss in mir, Feigling, eine wahnwitzige Hoffnung hoch. Er könnte noch leben. Er lebt also noch, vielleicht, wenn Sie es doch sagen. Nur, dass Ethel da ist, das ist nicht normal. Nur Ethel fortschicken. Dann wird Jack wieder lebendig. Mit jedem Augenblick, den ich hinausschob, lebte Jack noch ein bisschen. Wirklich. Für die Jungen habe ich ihn ums Leben gebracht. Wir hatten ihnen da nie etwas vorgemacht. Aber auch nichts dazu erklärt. Wenn der Goldfisch oder die weiße Maus starb, an Alter, Ungeschick, Überfütterung oder einem Kater. Schade, sehr schade, aber der Tod war der Preis des Lebens, das war nun mal so. Was ihnen nicht aufgegangen war, war, dass der Tod kein Lebewesen verschont. Darüber war nie geredet worden. Dass das, was dem Goldfisch von rechts wegen zukam, dem morgenroten Glanz im blanken Aquarium, der samtweichen Wärme in ihrer Hand, auch unser einen auslöscht. Ich brachte sie ihnen bei, so gut ich konnte. Ich brachte Jack für sie um. Ich sah, wie für sie eine Welt zerbrach. Sonne, Mond, Sterne finster wurden, als ich es ihnen sagte. Erst sind sie erstarrt, dann geknickt, gebrochen. Auf einmal misstrauisch gegen die Schöpfung, die ihre Fülle auf einmal zurücknimmt. Sie rücken von mir ab, ziehen sich von mir zurück. Mein Umarmen erreicht sie nicht mehr. Sie verstecken sich in ihren dunklen Augenhöhlen. Ich habe ihnen das Licht geraubt, den Glanz darin. Die Unschuld ihrer Hoffnungsfreude, die Lebenskraft aus allen Gliedern, aus allem Wachsen. Weint doch, verdammt nochmal, weint euch aus. Fragt wenigstens, warum nur. Stellt diesen Himmel zur Rede, sagt ihm, du hast dich vertan, schick ihn uns gleich zurück, umgehen, du, gar nicht, lieber Gott, heult. Tut etwas, Kinder. Zerbrecht das Glas zwischen uns. Starrt mich nicht so an, bitte, weint. In einem Nebel entfernen sie sich von mir. Ethel nimmt sie, drückt sie an sich. Sie ist dafür gebaut, nicht flach wie ich. Sie lassen es geschehen. Sie hat inzwischen den Kakao gefunden, gibt ihnen ihr Frühstück. Dann verkrümeln sie sich, greifen nach einem Spielzeug, lustlos nach einem anderen, irren im Haus umher, wandern. Ethel hat ihnen gesagt, sie brauchen heute nicht zur Schule. Ich muss in der Schule anrufen. Beim Direktor. Da wird es der Lehrerin sagen. Die wird es den Mitschülern sagen, die ihren Eltern. Eine Art schnelle Post. Aber irgendwie muss es die Welt ja erfahren. Damit am Ende jeder weiß. Die Verwandtschaft? Ethel hat eine Liste gemacht, was zu erledigen ist. Mutter, Vater? Die wollen wissen, dass man im Verlies sitzt. Einen beglotzen durch die Gitterstäbe. Bruder? Nein, das ist nicht nett. Schwester? Sein Bruder, der wird traurig sein. Mutter untröstlich. Meine Schwester in Australien wird das Flugzeug nehmen. Das kostet sie was. Dann wäre noch, ach ja, sein Chef und die Kollegen. Die werden Blumen schicken. Haben sie auch getan, als John zur Welt kam. Anwalt? Oh Gott, ja, der Maurice. Mit seinen Versicherungen, Investmentfonds, Testamentgeschichten. Die hatten wir letzte Woche hier zum Essen. Die Telefonrechnung wird wieder so hoch sein, dass ich es Jack erklären muss. Also? Ethel hat den Bestatter angerufen. Der volle Name. Wir regeln alles, steht auf der Karte. Geburtsdatum. Was ist da noch zu regeln? Der regelt nichts mehr. Nur den Sargverkehr. Verheiratet. Der bitte dorthin, der dorthin, seit dieser wann? Nach rechts, dieser nach links. Kinder? Im Osten wie im Westen, Einäscherung am besten. Religion? Nein, eigentlich nicht. Anglikanisch. Ihr geht doch zur Kirche, Jane. Das tun wir zu Ostern, zu Weihnachten, zu Taufen, zu Trauungen. Ja, anglikanisch, das genügt. Ah. Mal schön weit auf den Mund. Wollen wir uns dieses tiefe Loch da drin mal ansehen. Sie hätten aber eher kommen müssen. Anzeigen. Reiß dich zusammen. Karten. Und sei höflich zu dem Herrn. Zeit. Antworte freundlich auf seine Fragen. Ort. Er gibt sich doch Mühe. Vormittags. Und ohne ihn geht's nicht. Oder nachmittags. Es geht überhaupt nicht. Trauerfeier. Unmögliche Aufgabe, diese Beseitigung. Beisetzung. Er nennt es Beisetzung von Jacks sterblicher Hülle. Musik, Organist. Antworte freundlich auf seine Fragen. Rehle, Wagen, laut. Über die Mauer weg, die Blumen, unerbittlich Ziegel und Siegel. Er und Ethel hochziehen Modell, zwischen ihrer Welt und mir. Was, wo, wann, wie? Jack hat immer gesagt, er würde gern im Garten begraben sein. Neben dem Kirschbaum. Als Kompost. Ich glaube, er hat es ernst gemeint. Was denn sonst, na Emma? Da bist du mir eine Erklärung schuldig. Du, das war wirklich nicht drin. Heute halten wir uns ganz wacker. Diesen zweiten Tag rückwärts des Abschiednehmens. Unter die Brause, Haare gewaschen. Auf der Einkaufsliste vermerkt, neues teures Shampoo kaufen. Und dann rosa und grau gewählt, seidenes Tuch und Silber, um Tante Bertha bestürzt zu sehen. Und Jack eine Freude zu machen. Wir, königliches Wir, nicht Ethels Wir, das tut, als wären wir schwerhörig, bettlägerig, beschränkt. Das finden wir nicht lustig. Mein Wir hält den Kopf hoch, lächelt, ist souverän, zweckentsprechend. Und Jack wird daran seinen Spaß haben. Die Verwandtschaft ist eingefallen. Tut mir so leid. Ein Schwarm schwarzer Schwingen. Es riecht nach Mottenkurbeln. Tragisch. Sie haben sich um die Kerze geschart und gießen Öl in die Flamme. Ein Jammer. Kaffee. So jung. Die Welt dreht sich sacht, um nichts von ihren Seen und Flüssen zu verschütten. Schnittchen. Und mich wirbelt sie herum, kopfüber, gnadenlos, unwiderruflich. Ein Jammer. Um den Naturstein zum Juwel zu schleifen, in Beton gefasst als die Witwe. Ein Jammer. Ein Jammer. Es schmerzt nicht, nüchtern zu sein, wenn nichts zu mir durchdringt. Sie schwärmen weiter um meine Leere herum auf Zehenspitzen. Streicheln meinen Drachen. Ein Jammer. Der Bestatter hat ein Büchlein hinterlassen. Blau und geschmackvoll. Die dem Verband angeschlossenen Institutsleiter verhelfen Ihnen gern zu der Möglichkeit, von dem Entschlafenen in friedlicher Stille Abschied zu nehmen. Leid tragen helfen, ist es betitelt. In schwarzer, geschwungener Schrift. Der Entschluss zu diesem letzten Blick ist Ihr ganz persönlicher. Ich hatte keine Ahnung, dass der Tod so durchorganisiert ist. Mit Inhaltsverzeichnis. Wir sind auf Seite 4, die Überschrift. Ein letzter Augenblick des Abschiednehmens. Aber unsere Institutsleiter wissen aus Erfahrung, dass Leidtragende, die ihm zunächst zögernd gegenüberstehen, später zum Ausdruck bringen, dass dieser kurze Augenblick mit dem Entschlafenen, ein Augenblick vor der Bestattung, ihnen besonders hilfreich gewesen ist. Ein kurzer Augenblick? Wie kurz? Zu kurz. Er sieht nicht aus wie Jack. Nein. Dieser letzte Blick hilft mir nicht. Ich fragte nach dem Ring. Den hatte ich ihm geschenkt am 10. Jahrestag unseres Zusammenseins. Und er schenkte mir den trauernden Kirschbaum. Ob ich ihn zurückhaben wolle, fragten sie. Ich sagte nein. Dann doch für David oder für Johnny. Wie soll man einen Ring aufteilen? Ich sagte, lassen Sie ihn an der Hand. Sie müssen ihn rasiert haben. Wie rasiert man einen Leichnam? Nass? Trocken? Und ob das morgen wieder gewachsen ist? Dieser kurze Augenblick ist ja endlos. Ich stehe in Gedanken. Wo sind sie hin, die Kämpfe, Späße, Herrlichkeiten? Verdammt nochmal, das Wunder, Jack zu lieben. Hier finde ich nichts davon, so viel steht fest. Wie widerwärtig wäre dir diese Feierlichkeit, nirgendwo ein Lächeln. Was denken die sich dabei? Ein guter Mann lässt sich nicht unterkriegen, hat Jack gesagt. Ehe er nicht tot ist. Ja, sicher, aber... 3 Dinge. So still und stumm. Flugs wie ein Tropfen fällt. Der fallende Schnee, ehe die Nacht herum. Flugs wie ein Wölkchen am Himmelszelt. Ehe es tagt, die dunkle Stund. Flugs kommt der Tod und vergeht wie ein Hauch. Und eines abgeschiedenen Mund. Kommt und vergeht unser Leben, mein Herz. Und dein Leid auch. Die Beisetzungsfeier ist nicht nur dem Verstorbenen gegenüber eine letzte Ehrenerweisung, sondern gibt Angehörigen und Freunden ein letztes Mal die Gelegenheit, ihre Liebe und Wertschätzung für ihn öffentlich zum Ausdruck zu bringen. Äffel meinte, die Jungen sollten zu Hause bleiben, bei ihr. Ich sagte nein, ich nehme sie mit mir. Die Jungen hat keiner gefragt. Aber was hätten sie inzwischen machen sollen? Zu Hause bei Ethel? Kakao trinken? Wird die Feier würdig gestaltet? Wird sie den Leidtragenden zu einer Hilfe für das eigene Leben und trägt zum Überwinden des Leides bei? Wir sind doch, wie es heißt, in diesem Augenblick aufeinander angewiesen. Liebe Angehörige, liebe Trauergemeinde. Ich höre am besten gar nicht hin. Wir sind hier versammelt. Ich will hier ersticken in dieser Enge. Ich muss mich zusammennehmen, um nicht davonzulaufen. Davids Hand in meiner ist kalt. Und Jonathans klebt. Wie schwarze Nebelkrähen hocken mir die Verwandten im Nacken. Ich spüre sie hinter mir. Hier in dieser kalten, harten Vorderbank, die man uns zudiktiert hat. Den nächsten Angehörigen. Ein passendes Kästchen gibt's für alles, ne? Sally schluchzt. Seine Schwester. Die beiden haben sich nie gut verstanden. Auffallend, dass die Leute weinen, wenn ihnen einer gestorben ist, den sie nicht ausstehen konnten. Späte Reue wahrscheinlich über so viele Unterlassungssünden. Soll ich ihr ein Taschentuch hinhalten? Lieber nicht. Das versteht sie nur wieder verkehrt. Zu betrauern ist nur, was ungetan blieb. Ungewagt. Unvollendet. Zu bereuen, Hilfe und Lieb. Dem anderen versagt, statt zugewendet. Oh Gott, habe ich das ausgesucht. Jemand tippt mir auf die Schulter. Alles steht auf. Sie heben den Sarg an, spiegelblank, ganz behutsam. Hinter dem müssen wir her. Kommt, Jungs, tief durchatmen, beißt die Zähne zusammen. Sieh mal, wie die Sonne das bunte Glas der Fenster auf den Sarg malt, den nannte der Bestatter ein Modell. Haltet euch an Onkel Sam in seinem dunklen Anzug mit knarrenden Schuhen. Der Bestatter im Frack dirigiert das Geleit in gemessenem Schritt und wir und der Sarg, der im Sarg, spielen mit... Mitten im Leben sind wir vom Tod umfangen. Der Wind weht durch die Fichten. Die Nadeln regnen, treiben, wehen auf die dunkle, duftende, frisch gegrabene Erde. Erde zu Erde. Sie halten mir eine Schaufel voll hin. Asche zu Asche. Duftende Erde. Staub zu Staub. Ich streue sie sacht, nicht lang. In sicherer Hoffnung. Und eine Rose. Und gewiss der Auferstehung. Eine goldgelbe, duftende Rose. Zum ewigen Leben. Ich habe sie gestern Abend aus unserem Garten geholt. Über Nacht in Kristall gesetzt. Zu einem Begräbnis trägt man doch keine Blume, sagten sie. Aber ich sagte, es ist schließlich mein Begräbnis, nicht? Und steckte sie mir an. Sie nennt sich Whisky. Und irgendwie ist das passend. Durch einen Spiegel in einem dunklen Wort. Jane, Liebe. Jane, wie lieb. Ziehen Sie vorüber. Werden. Was dir sagt. Danke dir. Wie sehr, wie. Gespeist von diesem Leib. Er uns allen fehlen wird. Getränkt von diesem Geist. So sehr. Ja. Nur zum Sehen. Marionetten. Er war ein großartiger Mann. Nichts verbindet uns. Können wir irgendwas tun? Sprechpuppen. Konkret. Sie haben keine Realität. Stumme, laute Stimmen. Wir bleiben im Verbindung. Komm auf längere Zeit. Ich bin allein. Öde und leer. Ohne meinen Freund. Ja. Sie waren da. Und sind weg. Leidtragend. Im Vorübergehen, Pflichtbesuch abgetan, ziehen sie sich dankbar zurück auf ihre Sonnenseite, waschen die Hände in ihrem Sonnenschein, frisch gewaschen auf die Leine. Die Blumen welken und verdorren auf dem Grab. Ich hatte sie lieber mitgenommen, gehegt, um mich herumgestellt in Ton, Kristall, Porzellan. Fröhlich erhobenen Hauptes, nicht trauernd, kopfhängend zwischen den Fichten. 132. Liebe Jane. 3. Ich kann gar nichts sagen. 4. Mir fehlen die Worte. 35 Karten. Das ist mir unvorstellbar. Trauerrand. Wie leid es mir tut. Blütenwein. Aus diesem traurigen Anlass. Gehämmert. Meine Anteilnahme versichert. Gnadenlos. Auch im Namen. Kalt. Sich in Erinnerung bringen. Und ich kann nur sagen, wie sehr. Tun, als ob. Worte vermögen nicht. Flügel. Vermögen nicht auszudrücken. Gefaltet. Auszudrücken, was wir. Papier. Tief empfundenes. Lilien. Empfinden. Gezeichnet auf Linien. Keine Worte. Worte. Worte. Das ist die Bilanz. Wenn ich hier aufstehe, fängt das Haus an. An allen Ecken von ihm zu tönen, seinem Rufen umsorgen, berühren, atmen, lieben, seinem Fragen, was gibt's denn Gutes? Wie er den Jungen den Sternenhimmel zeigt, die Eisenbahn, Drachen steigen lässt, uns einführt, ausführt auf diese gemeinsame, überschwängliche Festlichkeit. Leben. Das ist aus. Das ist das, was in dem blauen Büchlein stand. Sie können nicht für die Verstorbenen leben. Was macht man mit den Sachen seines besten Freundes? Schubladen, Anzügen, Hemden, Socken. Der atmenden, Anzügen, Hemden, Socken, guten, rauen, warmen Rauchergarderobe seines Liebsten. Dem unvermeidlichen Hausrock mit dem zerfransten Gürtel, mit dem er im Garten umherzog, bunt gemustert. Seine Kohlköpfe musterte die knospenden Fräsien. Jeden Samstag zum Festtag machte. Bekannte, Verwandte machen sich rar. Postkartengröße kommen noch. Oder ein Anruf von weit her. Von Jack sprechen Sie lieber nicht. Ich darf den Namen nicht erwähnen, nicht sagen, Jack hätte in diesem Fall. Sie haben das Ihre getan. Uns scheint es ja soweit gut zu gehen. Wir können ja damit leben. Tapfer sein soll man in dieser Finsternis. Wehrlos allein das wilde Geflatter verscheuchen. Leid bahnt sich seinen Pfad, so sagen sie, und der führt aus der Not. Schritt für Schritt rückwärts. Tag für Tag. Und Nacht, ferner von ihm. Der Preis des Lebens, sagen sie, das ist mein Ja zu meines liebsten Tod. Die Zeit lahmt, lastet, die so voll, so übervoll und springlebendig war. Zwei und vier. Die Jungen, ich, versuchen sie zu füllen. Sechs. Uns die leeren Stunden zu vertreiben. Wir spielen Spiele. Schnapp. Tun, als ließe es sich leben. Schach. Ohne, dass einer heimkommt, der uns mit Namen ruft. Hust dich weg. Teil hat an unseren Freuden. Tröstet in Traurigkeit. Der hat den schwarzen Peter. Wir tun, als müsse dies einmal ein Ende haben. Der Hund ist unbelehrbar, wartet nach wie vor, bringt jeden Abend Jacks Pantoffel an, lautlos, zuversichtlich, springt auf bei jedem Diesel, der sich nähert, der biegt ja nun gleich ein und ist jedes Mal enttäuscht, wenn er vorbeifährt. Er heult den Mond an und winselt, aber er wartet, unentwegt. Wir sitzen beieinander, miteinander und doch jeder für sich die langen leeren Abende. Wie soll man schlafen gehen, wo er nicht da ist? So geht's uns beiden. Der Unterschied ist nur, dass er noch hofft. Wir könnten zusammen schlafen, Hund. Du und ich, der Nacht trotzen, dem Einhorn Sand in die Augen streuen. Komm ins Bett, Hund, ich werf deine Decke auf unsere Steppdecke. Komm, tun wir unsere Wärme zusammen gegen das Eis, das uns in der Kehle sitzt. Er stirbt nach und nach. Seine Sachen sind fort. Eine uralte Jacke habe ich noch. Mit der nehme ich ihn um mich. Träumer kommt Post an ihn adressieren. Die Jungen platzen manchmal herein und wollen etwas von ihm. Dieser Hund spitzt immer wieder die Ohren und will nach draußen Herrchen entgegen. Und ich koche immer noch für ihn mit. Notiere mir, was ich ihm unbedingt sagen muss. An Drachen gewöhnt man sich schwer. Nur Schock für Schock. Hätte man nur ein Licht, nur einen leisen Schimmer, wo es lang gehen könnte, zurück in die Helligkeit, Herrlichkeit. Ich ertappe mich dabei, dass ich eine Zeit lang nicht an dich dachte. Ich bin überrascht, dass ich für 3 rechne statt für 4. Spüre die Sonne, sehe den Wind und höre die Rose und lache unbekümmert, bis auf den Schmerz, das mir einfällt. Die Rose blüht noch, die Sonne scheint weiter, der Wind weht fort. Ohne dich. Es wird wohl so sein, wie sie sagten und sagen, um den Preis kann man genesen. Dass man weiß, das ist. Du bist gewesen. Sie hörten Leid tragen. Hörspiel von Olwen McRae aus dem neuseeländischen Englisch von Robert Schnorr. Die Personen und ihre Sprecher waren Sie, Karin Anselm, Ethel, Irmgard Först, Polizist, Michael Zittel, David, Johannes Lange, Bestatter, Julius Mitterer, Arzt, Thomas Lange, Jack, Walter von Hauf, Junge, Maximilian Lange, Nachbarin, Gloria Svoboda, Nachbarin, Gabriele Gödicke. Regie Heinz-Dieter Köhler. Sie hörten eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks aus dem Jahre 1990.